Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Machtprobe mit dem Kanzler. Der Streit über Gerhard Schröders Sozialreformen. Eine Sendung von Frank Capellan, Volker Findhammer und Matthias Thiel. Der Umbau des Sozialstaates ist heute unabweisbar geworden. Entweder wir modernisieren oder wir werden modernisiert. Mut zur Veränderung auch und gerade im Innern unseres Landes. In Deutschland wird kräftig aufgeräumt. Wir schreiben den 14. März 2003. Ein lange angekündigter Ruck geht durchs Land. Der Bundeskanzler hält seine große Reformrede. Er kündigt grundlegende Veränderungen an, die endlich die Lohnnebenkosten senken und für mehr Beschäftigung sorgen sollen. Ganz unter dem Eindruck des drohenden Irakkrieges herrscht damals erstaunliche Ruhe an der Reformerfront. Doch mittlerweile erfasst der Ruck auch die eigenen Reihen. Linke Sozialdemokraten und Gewerkschafter fühlen sich als Retter des Sozialstaates gefordert. Durch Kürzen von Sozialleistungen sind noch nie Jobs geschaffen worden. Ursula Engelen-Käfer, DGB-Vize und SPD-Vorstandsmitglied, sagt Schröders Agenda 2010 den Kampf an. Und selbst in der eigenen Bundestagsfraktion ist dem Kanzler eine Mehrheit für sein Reformprojekt nicht sicher. Die Genossen wehren sich gegen ein vermeintliches sozialpolitisches Godesberg. Sonderparteitag und Mitgliederbegehren sollen den SPD-Vorsitzenden stoppen. Doch Gerhard Schröder bleibt hart. Es gilt das gesprochene Wort aus dem Bundestag. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Dieser Vorstoß des Bundeskanzlers soll in zwei zentrale Gesetzesvorhaben münden, die noch in diesem Jahr verabschiedet werden sollen. Das erste Paket, das bereits am 28. Mai im Bundeskabinett vorgelegt wird, umfasst die angestrebten Änderungen im Arbeitsrecht. Darunter die Flexibilisierung des Kündigungsschutzes, die Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und die Änderungen im Handwerksrecht. Allein letztere sind im Bundesrat zustimmungspflichtig, die Reformen im Arbeitsrecht und beim Arbeitslosengeld sind zustimmungsfrei. Drei Punkte umfasst die Reform des Kündigungsschutzrechts. Der Schwellenwert von 5 Mitarbeitern soll dadurch umgangen werden, dass befristet angestellte Mitarbeiter darauf nicht angerechnet werden. Allerdings verlangt die aktuelle Rechtsprechung, dass die Zahl der befristet Angestellten die Kernbelegschaft nicht wesentlich überschreiten darf. Für Kleinbetriebe entstünde hier dennoch ein neuer Spielraum für Einstellungen. Ergänzt wird das Kündigungsschutzrecht um eine Abfindungsoption, die die Arbeitnehmer bei betriebsbedingter Kündigung alternativ zur Klage vor dem Arbeitsgericht wählen können. Die Höhe dieser Abfindung soll gesetzlich festgelegt werden. So umstritten diese Änderungen sind, ungleich mehr Sprengkraft birgt die vorgesehene Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes. Grundsätzlich soll das Arbeitslosengeld künftig nicht mehr länger als 12 Monate gezahlt werden. Nur Arbeitnehmer über 55 Jahren sollen für 18 Monate Unterstützung bekommen. Damit soll die heute übliche Frühverrentung, Arbeitnehmer über 57 Jahre können bis zu 32 Monate Arbeitslosengeld beziehen, begrenzt und Spielraum für Beitragssenkungen in der Arbeitslosenversicherung geschaffen werden. Aus Gründen des Vertrauensschutzes kann diese Änderung jedoch erst ab dem Jahr 2006 in Kraft treten. Doch der Sinn dieser Reform erschließt sich nur im Zusammenspiel mit dem zweiten Reformpaket, das Mitte August im Kabinett verabschiedet werden soll, dem Umbau der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit und der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe. Da liegt der eigentliche Hebel zur Veränderung des Arbeitsmarktes in Deutschland. Da liegt der Hebel, um mit Fug und Recht sagen zu können, wir werden in Zukunft nicht mehr die Arbeitslosigkeit finanzieren. Das ist nicht mehr das Leitmotiv der deutschen Arbeitsmarktpolitik, sondern wir werden die Vermittlung in Arbeit fördern, sagt Arbeitsminister Wolfgang Clement. Dieses Paket kommt einer Herkulesaufgabe gleich, weil darüber grundsätzliche Strukturen geändert werden. Die schnellere Vermittlung in Arbeit durch die neuen Jobcenter soll Vorrang vor allen staatlichen Transferleistungen bekommen. Durch die Zusammenlegung der Arbeitslosen mit der Sozialhilfe soll es zudem in den Arbeitsämtern künftig nur noch eine Anlaufstelle geben, bei der alle Fäden über Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderwege und finanzielle Leistungen zusammenlaufen. Faktisch bedeutet das, dass die Sozialämter der Kommunen in die Arbeitsämter integriert werden. Damit würden die heute üblichen Verschiebebahnhöfe zwischen kommunaler Sozialhilfe und den aus Beiträgen finanzierten Leistungen der Arbeitsämter stillgelegt werden. Hinzu kommen freie Träger als Agenten für den nach wie vor notwendigen zweiten Arbeitsmarkt. Kann ein Arbeitsloser in den ersten 12 Monaten nicht vermittelt werden, greift das neue Arbeitslosengeld II, eine aus Steuermitteln finanzierte Leistung, die künftig dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen soll. In diese Leistung einbezogen werden aber auch die schätzungsweise 1 Million arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger in Deutschland. Sie sollen künftig, sofern sie in der Lage sind, mindestens 3 Stunden pro Tag zu arbeiten, den Jobcentern zur Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollen finanzielle Anreize als Brücke in die Erwerbstätigkeit wirken. Die Zuverdienstmöglichkeiten werden höher liegen als bisher. Wir sind noch dabei zu definieren, wie hoch. Aber wir werden die Anrechnungsmöglichkeiten deutlich verbessern, weil wir Menschen ermutigen wollen, aus der Sozialhilfe und der Erwerbslosigkeit in eine Erwerbstätigkeit zu kommen. In diesem Zusammenspiel von Kürzungen und Strukturveränderungen auf der einen und neuen Anreizen zur Arbeitsaufnahme durch höhere Hinzuverdienstgrenzen auf der anderen Seite liegt für Wirtschaftsminister Wolfgang Clement der Kern und Knackpunkt der ganzen Reformagenda. Ich rede hier über einen Sachverhalt, in dem es darum geht, soziale Gerechtigkeit und soziale Freiheit herzustellen, nicht zu beschneiden, sondern dem Faktor Arbeit wieder einen Inhalt zu geben. Und der Inhalt ist, dass man aus dem, was man tut, sein selbstbestimmtes Leben weitestgehend führen kann. Möglich werden sollen diese ergänzenden Beschäftigungsverhältnisse auch durch die neuen Minijobs, die seit Anfang dieses Monats in Kraft sind, oder aber die Ich-AGs für geringverdienende Selbstständige. Zugleich soll die Durchlässigkeit auf dem Arbeitsmarkt durch die Reform des Handwerksrechts erhöht werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass kleine und mittlere Unternehmen als das Rückgrat der Beschäftigung in Deutschland gelten, wirkt das aktuelle Handwerksrecht beschäftigungsfeindlich. So soll es künftig die Kategorie einfache Tätigkeiten im Handwerksrecht geben, die besonders den Ich-AGs Chancen auf dem Markt einräumen soll. Außerdem soll der Meistervorbehalt nur noch auf Berufszweige mit klarem Gefährdungspotenzial wie etwa Heizungsinstallateure beschränkt bleiben. In anderen Berufsfeldern sollen Gesellen künftig nach 10 Jahren selbstständig ein Handwerk ausüben können. Das soll die Existenzgründung erleichtern und dem Handwerk wieder goldenen Boden unter die Füße bescheren. Im Blick auf dieses Gesamtpaket zeigt sich der Wirtschaftsminister zuversichtlich. Sozial ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Das habe ich oft genug gesagt. Und das ist übrigens auch sozialdemokratisch, vom Scheitel bis zur Sohle. Darüber können manche Genossen nur müde lächeln. Für sie hat Schröders Reformliste nur wenig mit echter Sozialdemokratie zu tun. Über 20 Jahre schon sitzt Sigrid Skapelis-Berg im Bundestag. Jetzt ist die Volkswirtin aus Bayern zur Wortführerin der Reformskeptiker in der SPD geworden. Dass wir diese Funktion der Schutzmacht des kleinen Mannes aufgeben. Das darf nicht sein. Dafür kämpfen wir auch. Dass plötzlich weitaus mehr auf den Barrikaden sind, als von der Parteispitze erwartet, liegt nicht zuletzt daran, dass nun etwas anderes beschlossen werden soll, als im Wahlkampf angekündigt. Weniger Geld für Langzeitarbeitslose, das ist noch kein Thema. Als Gerhard Schröder im April 2002 das Wahlprogramm der SPD vorstellt, mit uns nicht zu machen, so der Parteichef kurz und knapp, wohl wissend, dass so etwas in der SPD, zumindest vor einer Wahl, nicht durchsetzbar wäre. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe kündigt er an. Damit es für die linken Genossen weniger dramatisch klingt, spricht er von Verzahnung. Aus der Tatsache, dass dieser Begriff immerhin die Zustimmung derer gefunden hat, die sich im Parteivorstand aus beruflichen Gründen in Gewerkschaften, ich drücke mich jetzt sehr diplomatisch aus, besonders verpflichtet fühlen, mögen Sie ersehen, dass uns das wichtig war, dass wir die Menschen, die die Beitragszahler vertreten, mitnehmen auf die Reise in die notwendige Veränderung. Diejenigen in der SPD, die sich damals noch von Schröder mitnehmen ließen, sie steigen jetzt aus. Verkürztes Arbeitslosengeld, weniger Arbeitslosenhilfe, privat finanziertes Krankengeld, die zahlreichen Gewerkschafter unter den Genossen wollen da nicht folgen. Doch Änderungen schließt Schröder von Anfang an aus. Die Agenda 2010 wird Punkt für Punkt umgesetzt. Über Details wird man reden. Über die Linie nicht. An die Linie knüpft Schröder sein politisches Schicksal. Der Kanzler stellt der Partei die Vertrauensfrage. Einem Sonderparteitag stimmt er zwar auf Drängen mehrerer Landesverbände zähneknirschend zu, doch es gilt die Devise, diskutieren ja, verändern nein. Generalsekretär Olaf Scholz. Es geht um das Gesamtkonzept der Reformagenda 2010 und nicht um Teppichhandel. Ein Satz, der den Unmut noch fördert. Der Parteiführung wird Arroganz vorgeworfen. Ich halte es für abgeschmackt, Diskussionen in der SPD mit einem Teppichhandel zu vergleichen. So sieht das auch Fraktionskollege Fritz Schösser. Schösser ist DGB-Chef in Bayern und er gehört zu den Drahtziehern des ersten Mitgliederbegehrens in der 140-jährigen SPD-Geschichte. Für ihn steht eines fest. Wenn es zu Paradigmenwechseln in der Sozialpolitik kommen soll und wenn im Grunde abgewichen werden soll von unserem Wahlprogramm und auch vom Grundsatzprogramm der SPD, dass dazu eine Mitgliederdebatte stattfindet. 12 sozialdemokratische Abgeordnete wagen den Aufstand gegen Gerhard Schröder. Ottmar Schreiner, Chef des Arbeitnehmerflügels, hält es für sozial ungerecht, ausgerechnet den Älteren das Arbeitslosengeld zu kürzen. Ein 55-Jähriger, der arbeitslos wird, hat auf dem deutschen Arbeitsmarkt unter dem Vorzeichen von 4,7 Millionen Arbeitslosen überhaupt keine einzige Chance, jemals wieder einen Arbeitsplatz zu finden. In der Kombination Rückführung der Bezugsdauer Arbeitslosengeld und Herabsetzung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau würde der in Rede stehende 55-Jährige dann innerhalb kürzester Zeit in der Sozialhilfe landen. Und das trotz jahrzehntelanger Beitragsleistung, das halte ich unter keinen Umständen für vertretbar. Hinzu kommt, dass das Krankengeld ganz von den Arbeitnehmern gezahlt werden soll. Alles zusammen schwächt die Binnennachfrage, klagt der Saarländer ganz im Sinne seines Weggefährten Oskar Lafontaine. Die Leute haben immer weniger Geld in der Tasche. Zu kurz gedacht, hält ihm Arbeitsminister Clement entgegen. Das Ergebnis ist genau entgegengesetzt. Es ist mehr Kaufkraft anschließend da. Wir reden nicht mehr darüber, dass man verharrt in Arbeitslosigkeit, sondern dass man hinzuverdienen kann. Doch die Nachfragepolitiker in der Fraktion lassen sich auch davon nicht überzeugen. Sie wollen staatliche Konjunkturprogramme, ein Ende des strikten Sparkurses unter Inkaufnahme einer höheren Neuverschuldung. Wir dürfen uns nicht kaputt sparen, fordert Sigrid Skapelisberg. Die Volkswirtin aus Fronten will einen radikalen Kurswechsel bei Steuern und Finanzen und vor allem eine stärkere Belastung der Wohlhabenden. Ich sehe zum Beispiel keine Notwendigkeit, eine Zinsabgeltungssteuer einzuführen, das heißt Einkommen aus großen Vermögen nur mit 25% zu besteuern, während der normale Einkommensbezieher glücklich wäre, der normale Steuerzahler 25% Steuern nur bezahlen zu müssen. Ich verstehe solche Steuergeschenke an die großen Vermögen überhaupt nicht. Ein SPD-Dauerbrenner. Schon 1999 mussten Schröder und Eichel die Genossen beruhigen. Höhere Steuern auf vererbte Immobilien wurden damals angekündigt, eine lückenlose Zinsbesteuerung, ein verstärkter Kampf gegen Steuerhinterziehung. Umsetzen ließ sich nur wenig. Und so wird der Ruf nach der Vermögensteuer jetzt wieder laut, gerade dann, wenn bei den Arbeitslosen gespart werden soll. Wir halten es auch schon für sinnvoll, wenn man zu einer Vermögensteuer kommen könnte. Meint auch Michael Müller, Sprecher der gemäßigten Linken in der Fraktion. Ich sehe im Augenblick nicht die Mehrheitsverhältnisse dafür im Bundesrat. Insofern sollte man es zwar fordern, auch dafür sich einsetzen, aber sollte realistisch sein, das ist im Augenblick nicht durchsetzbar. Fraktionsvize Müller gilt als Vermittler im Streit zwischen Partei und Fraktionsspitze und den Unzufriedenen, die dem Schröder-Kurs nicht folgen wollen. Korrekturen bei der Zinsbesteuerung sieht er als mögliche Brücke. Steuern auf den Verkauf von Aktiengewinnen sind wieder im Gespräch. Schröder aber warnt, es ist falsch, das Sozialsystem nur dann zu reformieren, wenn in der Steuerpolitik anderen Gruppen etwas weggenommen wird. Sigmar Gabriel, Schröders einstiger Zögling aus Niedersachsen, warnt bereits, da rasen zwei Züge aufeinander zu und keiner stoppt sie. Die rot-grüne Mehrheit für die Reformagenda jedenfalls wackelt. 4 Neinsager könnte der Kanzler verkraften. Ottmar Schreiner hat sich als erster festgelegt. Kommt es nicht zu deutlichen Änderungen am Reformpaket, dann stimme ich nicht zu. Die Unruhe in der Partei ist sehr groß. Bei mir stapeln sich hier die Protestbriefe. Und der Tenor ist häufig, wo unterscheidet sich die SPD in den zentralen Wirtschafts-, Beschäftigungs- und sozialpolitischen Fragen noch von den konservativ-liberalen Parteien? Auch die Basis der Bündnisgrünen verlangt nach Antworten auf solche Fragen. Und ganz ähnlich wie die SPD-Führung wollte auch die Spitze des Koalitionspartners lange Zeit nicht wahrhaben, wie groß der Unmut über die angekündigten sozialen Einschnitte wirkt. Ist. Ich halte zum Beispiel nichts von einer Absenkung des Arbeitslosengeldes, denn die Leute, die Arbeitslosengeld oder gar Hilfe bekommen, die sind so am unteren Rand, wo man noch leben kann damit. Ich glaube, dass die sozialen Einschnitte die Probleme eher verstärken, als dass es wirklich eine Lösung der Probleme ist. Es ist natürlich so, Mittelstand muss gefördert werden. Aber dann deswegen, weil man kein Geld mehr für Mittelstandsforderungen hat, auf die Idee zu kommen, deswegen den Kündigungsschutz zu lockern.